SWR 2 Dschungel. Mit Matthias Hof. Heute ist es ein beliebtes Medienthema in Deutschland. Eingewanderte Pflanzen und Tiere, Neophyten bzw. Neozoen genannt, machen Schlagzeilen. Doch schon vor über 30 Jahren besang die britische Band Genesis in einem der ganz wenigen Popsongs über Unkraut die Invasion des Riesenbärenklaus. This is called The Return of the Giant. Und Gott sprach: Es lasse die Erde grünes Gras sprossen und Gewächs, das Samen trägt. Und also geschah es. Dreh dich um und lauf. Nichts vermag sie aufzuhalten. Entlang der Flüsse und Kanäle breiten sie sich aus und sie werden immer mächtiger. The Return of the Giant Hogweed, das große Schweinekraut, wörtlich übersetzt. Der Riesenbärenklau, die Herkulesstaude. Lateinisch Heracleum mantegazianum. Zerstampfe sie. Zerstören müssen wir sie. Sie infizieren unsere Städte mit ihrem schweren, unheilverkündenden Gestank. Dabei erinnert der Geruch der Spezies eigentlich eher an ihre leckeren botanischen Verwandten, an Möhren, Petersilie oder Sellerie. Die größte europäische Krautpflanze hat dekorative weiße Dolden, armdicke Stängel und Blätter, deren Form den Namensgeber einst wohl an Bärenpranken erinnert haben muss. Sie erreicht eine lichte Höhe von über 4 Metern und sie wächst schnell. You can almost hear it growing. Unbesiegbar scheinen sie. Und immun gegen alle unsere Herbizide und chemischen Keulen. Vor einigen Jahren schreckte der Spiegel seine Leser auf. Die grüne Gefahr kommt aus dem Osten. Beim Riesenbärenklau, eng verwandt mit harmlosen Gemüsen, genügt es bereits, die Blätter und Blüten zu berühren. Der Pflanzensaft enthält giftige Furanokumarine. Auf der Haut rufen diese unter Einfluss von Sonnenlicht Verätzungen hervor, die Verbrennungen zweiten Grades gleichen. Und nicht nur deutscher Boden wird überwuchert. Zuerst war das heraufziehende Unheil auf den britischen Inseln bemerkt worden. Dort hatten sich Kinder vergiftet, als sie aus den hohlen Stielen der Herkulesstaude Blasrohre bastelten. In Schweden rufen die Behörden zur Bildung von Bürgerwehren auf, um gegen das blühende Ungetüm vorzugehen. Ganze Dörfer sind umzingelt. Viele Mütter lassen ihre Kinder nicht mehr im Freien spielen. Einst fand in den Bergen Russlands, nahe eines Sumpfes, ein viktorianischer Forschungsreisender eine majestätische Pflanze. Er riss sie aus und nahm sie mit sich fort. Und seither dürstet eine entwurzelte Kreatur nach Rache. Niemals wird sie vergessen, was man ihr damals angetan hat. Als belesene Science-Fiction-Fans kannten Peter Gabriel und Phil Collins den als die Blumen des Schreckens verfilmten englischen Roman The Day of the Triffids. Und auch in dieser klassischen Nachkriegs-Fantasy-Story von John Wyndham kam das Übel aus dem Osten, aus dem damaligen Reich des Bösen, der UdSSR. Nebenbei bemerkt, kennt man heute noch den Riesenbärenklau in Polen als Stalins Rache. Ein russischer Wissenschaftler also versucht, in den Westen zu gelangen. Im Gepäck hat er ein gefährliches Kraut. Er flieht in einem Flugzeug über den eisernen Vorhang mit einer Kiste voller Samen. Samen einer von skrupellosen kommunistischen Forschern neu gezüchteten, unheilbringenden Pflanze. Genau wird man es wohl nie erfahren. Aber irgendwo über dem Pazifik, hoch oben in der Stratosphäre, haben ihn die Bordkanonen der sowjetischen Jäger vermutlich erwischt. Die Maschine explodierte und die Triffid-Saat verwehte mit dem Wind in alle Himmelsrichtungen. Wirklich ein schönes Sujet für einen ökologisch-apokalyptischen Song. Und als Collins und Gabriel dann auch noch in der Frühstückszeitung anno 1971 bei Pfefferminztee und Porridge die Horrormeldung lasen von jenen Kindern mit den giftigen Pusterohren, da wälzten sie pflanzenkundliche Fachliteratur und alte Expeditionsberichte. Und schließlich vertonte Genesis die wahre Geschichte des kaukasischen Riesenbärenklaus, passend zu ihrem Repertoire, als Mystery-Thriller. Zurückgekehrt nach London, schenkte er den Bärenklau dem königlichen Garten von Kew. Ich hatte schon früh meine erste Begegnung mit einem Triffid. Wir lebten in einem südlichen Vorort von London und als erste Familie in unserer Gegend fanden wir ein Exemplar in unserem Garten, versteckt hinter einer Hecke. Niemand war damals beunruhigt über das imposante Gewächs. Ich erinnere mich sogar daran, wie mein Vater mich einmal hochgehoben hat, damit ich die pittoresken Blüten ganz aus der Nähe bewundern konnte. Doch schon kurze Zeit später begannen, wie man weiß, die ersten von ihnen, ihre Wurzeln aus dem Boden zu sich hinfortzubewegen. Beeile dich! Sie kommen! Schnell! Wir müssen uns schützen, uns verbergen! Waste no time! They're approaching! Der Widerstand formiert sich, auch in Deutschland. Beschluss zur Bekämpfung des Riesenbärenklaus auf Antrag der SPD-Fraktion Hamburg-Tondorf-Hohenhorst vom Gemeinderat einstimmig angenommen. Punkt 1 der Tagesordnung, Bericht von unserer diesjährigen Herkules-Aktion. In der Nacht müssen wir zuschlagen. Dann sind sie wehrlos. Brauchen Sie doch die Sonne zur Photosynthese Ihres schrecklichen Giftes. Strike my night, they're defenseless. They all need the sun to photosensitize their nerve. Auf konspirativen Internetseiten tauscht man Frontberichte und Kriegslisten aus. Nur in den Abendstunden operieren. Unbedingt Schutzkleidung tragen. Fräsen mit der Traktorfräse. Abflämmen mit Propangas. Sehr effektiv ist das Abstechen der obersten Wurzelstockschicht. Am besten bei feuchter Witterung durch tiefes Abkappen des Vegetationskegels. Und vor allem, informieren Sie Nachbarn und Bekannte über die Gefahr. Solange auch nur ein Bürger einen größeren Bestand im Privatgarten hält, ist unser Kampf sinnlos. Da bleiben auch bedauerliche Kollateralschäden leider Gottes nicht aus. Der einheimische, viel kleinere, harmlose, charakterlich einwandfreie und außerdem schmackhafte Wiesenbärenklau gerät in die Schusslinie. Vor allem aber so mancher arglosen Engelwurz dürfte schon der Garaus gemacht worden sein. Sie ist für den Laien mit dem Feind durchaus zu verwechseln. Auch sie enthält übrigens die gefährlichen phototoxischen Substanzen. Aber ihrem Namen nach, Angelika, Archangelika, Engel und Erzengel also, scheint dieses Kraut doch wenigstens deutsch zu sein. Und zudem katholisch. Einige riesige Exemplare waren in einen Wanderweg hineingewachsen und hatten Angst und Schrecken bei den Spaziergängern verbreitet. An jenem Abend, als wir uns aufmachten, auch diese Gefahr zu bannen, ging ein heftiger Schauer nieder. Doch die meisten von uns ließen sich, moralisch unterstützt von unseren Frauen, nicht entmutigen und säuberten auch dieses Gelände zuletzt restlos von den Giftpflanzen. Elegant gekleidete Earls und Lords kultivierten einst in England ihre romantisch wilden Gärten. Und nicht wissend, was sie damit heraufbeschworen, pflanzten sie das Giant Hogweed überall im Land. Fashionable country gentlemen, handsome cultivated wild gardens, in which they innocently planted the giant. In Deutschland geriet, neben den Hobbygärtnern, eine andere Bevölkerungsgruppe in Verdacht, der Sache fahrlässig oder gar vorsätzlich Vorschub zu leisten. Haben die Imker denn die ätzenden Folgen nicht bedacht, als sie zur Ausbreitung der monströsen Giftpflanze beitrugen und die Herkulesstaude als ergiebige Bienenweide anbauten? Das Fachblatt Die Biene pries unlängst noch die starke Triebwirkung von Heracleum Mantica Cyanum auf die fleißigen Honigsammler. Die pflanzliche Kreatur regt sich. Nach Vergeltung trachtend hat sie noch immer nicht vergessen. In Windhams Roman entpuppten sich die giftigen Unkräuter zu allem Unglück auch noch als hungrige Menschenfresser. Durch ein zerbrochenes Fenster gelangten wir ins Haus. Am Ende einer Spur schleimiger Tropfen stand in der Mitte des Zimmers bedrohlich bebend ein großer Triffid. Seine Blütenkrone berührte beinahe die Decke. Und neben ihm lag leblos der Körper eines alten Mannes in einem seidenen Morgenmantel. »Ist das dein Vater?« Ich packte ihren Arm. »Ja«, schluchzte sie und schlug die Hände vor ihr tränennasses Antlitz. Und bald schon zerstreute sich ihre Saat. Der Angriff auf die Menschheit hatte begonnen. Soon they escaped, spreading their seed, preparing for an onslaught, threatening the human race. Unter ausladenden Bäumen hatten sich, von weitem kaum sichtbar, ganze Kolonien gebildet. Auch zwischen den Büschen hatten sich zahlreiche Giftpflanzen getarnt. Der mächtige Bärenklau ist gerecht. Der Menschenkörper werden bald schon seinen Zorn erfahren. Töte sie mit deinen Hogweed-Haaren, Heracleum Mantegazziani. Kill them with your hogweed hairs, Heraclea, Manti, Gazi, and Die Hamburger SPD ging weiterhin entschlossen und furchtlos zu Werke. Das größte Exemplar stand allerdings allein. Die Blüte wurde abgetrennt, in einen Plastiksack gesteckt und zur Verbrennung in eine Restmülltonne geworfen. Der große Bärenklau. Er lebt. Im bleichen Mondlicht betrachteten wir von Ferne die Prozession der Triffids, wie ihre hohen, schlanken Silhouetten sich durch die Nacht bewegten. Doch bin ich gewiss, der Tag wird kommen, an welchem unser Kreuzzug auch den letzten von ihnen endlich ausgemerzt haben wird vom Angesicht der Erde. So endet John Windhams Geschichte. Und auch hier und heute wächst offenbar die Zuversicht. Gestern konnte einer unserer Trupps die letzten Herkulesstauden noch rechtzeitig kurz vor der Blüte ausjäten. Für dieses Jahr ist die grüne Pest also Gottlob besiegt. In New Age Chatrooms diskutiert man übrigens auch noch ganz andere Möglichkeiten. Aus dem vollständig getrockneten Rohr lassen sich prima Didgeridoos herstellen. Und wer weiß, vielleicht lässt sich der Geist des Riesenbärenklaus ja besänftigen mit solch pazifistischeren Tönen. Wäre das nicht ein schönes Thema für den nächsten Esoterik-Workshop? Auch die Wissenschaftler mahnen mittlerweile, wohl doch etwas erschreckt vom Furor der Sensenmänner, zu einer etwas entspannteren Haltung im Umgang mit den Einwanderern ins Reich der heimischen Flora, den Neophyten oder, wie es auf der Homepage des Royal Garden at Kew heißt, den Invasive Aliens. Und die Erde brachte hervor Gras und Gewächs, das Samen trägt nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Genesis und Riesenbärenklau, ein Song und seine Geschichte von Lutz Neizert mit Hans-Jörg Krumpholz, Patrick Hebt, Achim Buch und Rudolf Guckelsberger. Realisation Friedemann Trump, Renate Tiffert und Iris Drügekamp, Regie. Redaktion Wolfram Wessels.